Hey Demonog, was geht? Ja, Mensch, ich hab mein neues Lied ausgedacht. Hey, komm, lass uns eine Session machen. Hey, yeah, jetzt geht's ab, Leute. Yeah, hier kommt der Beat. Yo, come on. Hier kommt der Beat, Here comes the beat. Ich hab mir ein neues Lied ausgedacht, denn ich hab viel